Aufgabe: Parkgespräche. Diese Aufgabe ist eine Teamaufgabe, die du mit deinem Nachbarkind zusammen machen kannst. Hört euch zuerst das Gespräch an. Lest dann das Gespräch zusammen. Achtet dabei auf die richtige Betonung.